Dort begegnet er einer jungen Frau, in die er sich obsessiv verliebt. Währenddessen beschäftigt er sich weiter mit der Vergangenheit. Der gebrechliche, fieberkranke Gramsci erholt sich in einem sowjetischen Sanatorium. Er soll Italien vor der Machtübernahme durch Mussolini bewahren, doch stattdessen verliebt er sich in eine russische Genossin. Nora Besson erzählt mit Sinn für das Absurde vom Konflikt zwischen den großen Gefühlen für einen Menschen und dem Kampf für eine große Sache. Drittes Kapitel: Lasse. Keine 24 Stunden war es her, dass Hedda am Bahngleis gestanden hatte, Lasse an ihrer Hand, der gegen das verspiegelte Glas angewinkt hatte, und als der Zug anfuhr, sah sie erleichtert aus, aber vielleicht täuschte ich mich. 12 Jahre lang war ich an der Göttinger Universität von einer befristeten Stelle zur nächsten gekrochen, ich hatte veröffentlicht und niemand hatte meine Aufsätze gelesen, ich hatte mit Leidenschaft doziert und die Studenten hatten verschlafen aus dem Fenster geblickt, ich hatte Lesekreise angeboten und niemand war gekommen, vor 2 Jahren hatte man mich schließlich auf das akademische Abstellgleis geschoben, meine Karriere war beendet und wenn ich an die Universität dachte, hatte ich ein versteinertes Publikum vor mir, das mit bitterer Miene zu mir hinab in den Orchestergraben sah. Aus meinem Leben natürlich war ich nicht entlassen, es zeigte sich unwirsch, aber es hielt an mir fest. Seit 1,5 Jahren schrieb ich für die örtliche Zeitung, die schlechter bezahlte, als ich es Hedda gegenüber zugab. Wir wohnten in einer repräsentativen Wohnung im düsteren Eichenweg, die Miete war auf eine verbeamtete Professur, nicht auf Tagelohnschreiberei ausgerichtet, und so schrieb ich über alles, was an Nichtigkeiten in diesem Kaff geschah, Aufführungen im Deutschen Theater und Inaugurationsfeiern an der Universität. Ich schrieb über Burschenschaften und Badeseen, über verstorbene Wissenschaftler und wieder auflebende Restaurants. Ich schrieb und schrieb und immer wieder musste ich nach Bremen fahren, um meine Mutter über meine desaströse finanzielle Lage ins Bild zu setzen, woraufhin sie sich über die Perserteppiche hinweg zu ihrem Sekretär bewegte und einen vergilbten, dennoch brauchbaren Überweisungsschein ausfüllte. 4 Zimmer plus Garten bewohnten wir, eines davon mein Arbeitszimmer, worüber ich Hedda bis hierher lachen hörte, wofür brauchst du ein Arbeitszimmer, eines das Kinderzimmer mit krebsroten Autos, die über den Boden wuselten und einem unter die Sohlen wischten, sobald man das Zimmer betrat, ein Schlafzimmer, daran dachte ich besser nicht, und ein ansehnliches, über 50 Quadratmeter großes Wohnzimmer, das Hedda eingerichtet hatte, ein Raum aus Weiß und Glas und Licht, alle Möbelecken verchromt, ein Terrarium hatte Hedda um uns herum gebaut und einmal die Woche lotste sie Besucher vorbei, um diese aussterbende Art Eheleute Stöver zu besichtigen. Dabei sahen wir Stövers an diesen Abenden täuschend lebendig aus, wie wir da in unserem Gehege herumtappten und Hedda reichte Blätterteighäppchen, ehe es ans Deftige, an den Rollbraten ging. Hedda hatte für mich und eigentlich gegen ihren Willen kochen gelernt. Als sie mich kennengelernt hatte, oder vielmehr meine Mutter, Aktivistin des Bremer Kommunistischen Bunds Westdeutschland, über den Hedda damals ihre Abschlussarbeit in Politikwissenschaft hatte schreiben wollen, war sie ein Wunderkind der Emanzipation gewesen, das alles Bürgerliche ablehnte, Kochen und Bügeln und Eheringe. Ein Professor der Kunstwissenschaften hatte sie schließlich in seinen Fachbereich herübergerettet. Man solle niemals seine Leidenschaften zum wissenschaftlichen Thema machen, erklärte er ihr. Sie schrieb dann über bäuerliche Gewalt bei Peter Bruegel und jetzt war sie Köchin von Rollbraten. Der Duft drang bereits ins Wohnzimmer. Hedda kam aus der Küche zurück, gab dem Braten noch 10 Minuten und schenkte uns mit fehlerfreiem Lächeln Prosecco aus. Wie gut sie hier hereinpasste, diese stets taghelle Erscheinung, weiße Haut, blondes Haar, alles an ihr beinahe durchsichtig. Und sie ging mit der Flasche von Gast zu Gast, Kalkreuter, wie immer allein, hoffnungsloser Fall, die Schweigerts und Hedda als tänzelnde Hausherrin zwischen Weiß und Glas und Licht und einem Sofa, auf dem ich seit 14 Monaten schlief. »Es geht um ein Heft, Herr Stöver, und ich glaube, dass es dieses Heft noch gibt«, hatte Brevi mir vor 3 Wochen am Telefon gesagt. Er sprach mit einem leichten Tänzeln in den Silben. Seit Jahren tauschten wir uns über Editierungsfragen der Gefängnishefte aus, persönlich waren wir uns niemals begegnet, und dies war das erste Mal, dass ich seine Stimme hörte. »Sehen Sie«, erklärte er, »man kann eine weitere Anthologie von Gramscis Schriften herausgeben, ein Buch über seine Beziehung zu Stalin oder ein Essay über die Linierung der Gefängnishefte, geschenkt. Wenn es stimmt, was ich annehme, Dann würde es uns Gramsci vom Kopf auf die Füße stellen, wenn es... Er machte eine Pause und räusperte sich mehrmals. Brevi konnte das offenbar, sich so viel Schweigen erlauben, wie es ihm eben angenehm war. Er hatte sich ja auch stets lieber in der Stille aufgehalten, sich niemals auf Tagungen und Konferenzen gezeigt und derlei auch nicht nötig gehabt. Brevi war eine Koryphäe der Gramsci-Forschung, seine Aufsätze gehörten zu den kühnsten, sie krochen Gramsci so tief in die Gedanken, als lebte Brevi in ihnen oder aber Gramscis Gedanken in ihm. »Wenn was?«, fragte ich vorsichtig. »Ich habe in den relevanten Kreisen die Vermutung geäußert, dass ein Heft Gramscis verschollen ist. Und Sie wissen, was verschollen in diesem Zusammenhang bedeutet. Nicht einfach abhanden gekommen, weil jemand es zu spät als historische Quelle erkannt hat, nicht weggekommen, weil es in der Müllentsorgung eines Gefängnisses verschwand, auch nicht verschollen, weil die Zeit nun eben schusselig ist und viel verlegt wird mit den Jahren. Nein, Anton, verschollen, weil es die Archivare von Moskau so wünschten. Und zwar so verschollen, dass es dort nicht einmal verzeichnet ist. Aber ich glaube, dass es dieses Heft noch gibt. Irgendwo hier in Rom, ich bin mir sicher, dass es niemals bis nach Moskau gelangt ist. Brevi schwieg, nicht einmal seinen Atem hörte ich mehr. Ich meinte schon, die Verbindung sei unterbrochen und ging ans Fenster in der unsinnigen Annahme, dort würde die Verbindung besser werden. Nicht wahr, Tonio? Das würde auch Sie interessieren. Dafür würden Sie noch einmal in die Archive steigen. Ja, murmelte ich und betrachtete eine junge Frau, die sich auf der anderen Straßenseite an einem Treppengeländer räkelte. »Gramsci wird ein anderer sein«, rief Brevi aus, »und der Kommunismus auch.« »Aber, Herr Brevi, der Kommunismus?« »Der Kommunismus«, bestätigte er. Die Frau am Geländer öffnete ihre Jacke, unter der sie nur ein weißes, leicht transparentes Top trug. Sie wandte ihren Kopf, blinzelte zu mir herauf, und wie einfach wäre es gewesen, für einen Moment zu vergessen, dass sich außer Brevi und mir niemand, wirklich niemand mehr für Gramsci interessierte. »Der Kommunismus ist eine Nummer zu groß für uns«, wandte ich ein. »Ach, Tonio, danach darf man nicht gehen. Man muss schauen, wo etwas zu holen ist. Das Geheimnis einer guten Forschung ist dort zu suchen, wo keiner den Gegenstand vermutet«, sagte er und begann, von der Nummerierung der Gefängnishefte zu erzählen, von der KP in Moskau, von Stalins Schauprozessen, von Gramscis Schwägerin. Ich beugte mich vor, um die Frau auf der anderen Straßenseite genauer zu betrachten. Da stieß sie sich vom Gelände ab, eilte die Stufen hinauf und verschwand. »Wann darf ich Sie in Rom erwarten?« »Bitte?«, fragte ich. »Ich möchte, dass Sie mir bei der Suche nach dem Heft helfen.« Kurz dachte ich an Lasse und an Heddas Launen, wenn sie abends nach Hause kam und an das Sofa, auf dem ich schlief oder vielmehr nachts wach lag. Ich dachte an meinen Vorgesetzten Nordhoff und an den Ausblick aus der Lokalredaktion. »In drei Wochen ging es wohl«, sagte ich zögernd. »Das ist gut«, sagte Brevi. »Ich müsste in Göttingen noch...« »Das ist gut«, wiederholte er. »Ich erwarte Sie Ende des Monats in Rom.« Als ich aufgelegt hatte, lehnte ich meine Stirn gegen die Fensterscheibe und sah auf die Gehwegplatten unter mir. Zwei Schülerinnen liefen, ihre Ranzen hinter sich herschwenkend, die Straße entlang. Aus der Bäckerei trat eine Frau mit einer Mondschnecke in der Hand. »Hier bleiben, Brevis Vorschlag ausschlagen, einfach unsichtbar werden wie ein Buch, das an einen falschen Platz zurückgestellt wird und von da an unauffindbar ist.« Aber ich hielt die Stille zwischen uns nicht länger aus, zwischen Hedda und mir. Ich meinte, Rom würde mir gut tun, der Lärm dort, die Lebendigkeit, die Arbeit an Brevis Seite, wenn ich auch nicht wusste, was ich mit dieser Forschungsarbeit eigentlich retten wollte. Meine Karriere, meine Ehe, Gramsci oder mich. Es hat eben nicht gepasst, hatte ich Hedda bei einem unserer letzten gemeinsamen Abendessen erklärt. Wir aßen eigentlich schon länger nicht mehr zusammen in unserer Wohnung, aus dem geteilten, aber niemals ausgesprochenen Gefühl, dass es zu intim war. Hedda bereitete etwas zu, aß mit Lasse und ich wärmte mir später auf, was übrig geblieben war, oder hatte gleich gar keinen Appetit. Ab und zu suchten Hedda und ich einen neutralen Ort auf, ein Restaurant oder ein Café, in dem wir uns dann wieder gegenüber saßen, versteckt vor der eigenen Wohnung wie frische Liebespaare, die noch nicht sicher genug miteinander sind. Heute aber hatte Hedda ein Essen bei uns zu Hause gefordert. Lasses Einschulung stand im Sommer bevor, doch es dauerte nur ein paar Sätze, da kamen sie auf uns zu sprechen als gäbe es über uns noch etwas zu sagen. Wir hatten uns vor Monaten schon offen eingestanden, keine Beziehung mehr zu führen, nur noch für Lasse zusammen zu sein. Hedda hatte es als Erste gesagt, wenn ich es auch vor ihr gedacht hatte, und entschieden hatte ich es schließlich für uns beide schon lange. Es hat eben nicht gepasst. Sehr ruhig, sehr nüchtern sagte ich das an diesem Abend noch einmal. Hedda sagte nichts, sah sich in der Vorratskammer nach Möhren um, wollte doch keine Prinzessbohnen zum Fleisch. Erst, als ich schon nicht mehr an meine Bemerkung dachte, ging sie mit all ihrer kalten Enttäuschung gerüstet darauf ein. Passen. Ein Anzug passt oder passt nicht, aber 10 Jahre? Es hat eben nicht gepasst? Eine Beziehung ist doch kein Kleidungsstück. Wie schön, dass du so viel von Mode verstehst. Deinen Zynismus kannst du dir sparen. Zynismus? Erwiderte ich nun heftig. Pass auf, wenn du es ganz genau haben willst, dann rechne ich es dir auf. Jahr für Jahr, Monat für Monat. Von 10 Jahren, Hedda, hörst du, haben 3,5 Jahre gepasst. Und von den 3,5 Jahren 14 Monate gut bis sehr gut. Dann kamen 4 Jahre, in denen wir dachten, es wird wieder besser. Und 2 davon haben wir das nur gedacht, weil wir einen gemeinsamen Sohn haben und man dann so etwas denken muss. Die letzten 2,5 Jahre haben wir bloß noch durchgehalten, 1,5 wegen Lasse und 1, weil wir zu müde waren zum Gehen. Ich bin längst gegangen. Gerade stehst du mir gegenüber, sagte ich, und mein Gesicht bekam wohl wieder dieses, wie Hedda sagte, Käferartige. Sie legte ihre Hand vor die Augen, sie konnte diesen Anblick nicht ertragen, das hatte sie mir mehrmals gesagt, kleine, aber zugewollte Stiche gegen mich, die mich hätten verletzen können, wären sie weniger durchschaubar gewesen. Dennoch, ich wusste, hatte es selbst gesehen, dass mein Gesicht sich ein wenig zusammenzog, wenn ich erbost war, und der letzte Rest Weichheit, den es dann noch um die Wangen herum gab, verschwand. Dir gegenüber stehe ich, rief Hedda und schmiss das Küchenhandtuch auf den Tisch. Und wo ist das? Sieh dich doch um. Was ist das noch für eine Wohnung? Wir wünschen uns doch beide 5 Zimmer mehr, damit wir uns noch besser aus dem Weg gehen können. Unsere Nachbarn sind mir ja näher als du. Aber wir schlafen noch miteinander, wandte ich ein. Hedda lachte nur auf, und zwar plump. Sie konnte das hervorragend, plump sein, und es missfiel mir, wie sie dann zu etwas zusammenbrach, dem ich kaum noch Respekt entgegenbringen konnte. Wir schliefen zwar noch miteinander, aber natürlich wusste ich, dass wir es nur deshalb taten, weil ich auch mit anderen Frauen schlief. Hedda sprach von Verrat, ich begriff nicht, was sie mit dieser Vokabel meinte. Ich stritt es ihr gegenüber ja gar nicht ab, wäre sogar willens gewesen, ihr Details zu nennen, was dann wiederum sie nicht wollte, sei es drum. Dein Begehren ist doch auch nur eine Flucht, sagte Hedda, während sie ungerührt Sellerie schälte. Du begehrst, was du nicht bekommen kannst. Ich habe immer die Frauen bekommen, die ich begehrt habe, entgegnete ich und drückte ihre Hand auf das Schneidebrett. Und könntest du für einen Moment diese Sellerie beiseite legen? Das ist mir nicht entgangen, sagte Hedda, sah kurz auf und kniff ihre Augen zusammen, was sie, wie ich wusste, für drohend hielt, mich aber, was sie nicht wusste, an den alten Labrador unserer Nachbarn denken ließ. Hedda traute mir mittlerweile eine Affäre hinter jeder Straßenbiegung zu. Ich begehrte, aber ich konnte auch nicht alles begehren. Selbst wenn Hedda es sich wünschte, weil sie mich dann zum Teufel schicken konnte, endgültig. Dabei holte uns der Teufel anderswo, nicht an der Straßenbiegung. Er holte uns in einem Moment, der uns überwältigte, der sich nicht wiederholen ließ, und diesen Moment, den hatte ich eben mit dir erlebt, Hedda. Und darum habe ich dich irgendwann geheiratet. Nicht wegen Lasse. Nicht wegen all dieser albernen Vernunft, wenn ihm etwas zustößt, oder mir und du dann im Krankenhaus. Du hättest es einfach mal lassen können, sagte Hedda und zog ihre Hände samt der Sellerie aus meinem Griff. Du hättest dich einfach ein wenig zusammenreißen können. Was bitte, wovon sprichst du? Fragte ich. Du weißt, wovon ich spreche, sagte Hedda und schob die geschnittene Sellerie in eine Glasschüssel. Du weißt es besser als ich, du warst schließlich dabei. Immerhin einer von uns war dabei, antwortete ich. Du hast dich ja völlig aus dem Leben zurückgezogen. Deine Gier erschöpft mich, sagte Hedda. Du drehst dich nur noch darum, immer schneller, immer enger, wie ein verrückt gewordener Planet um die Sonne. Das ist kein Begehren mehr, das ist Besessenheit. Ich griff nach dem Flaschenöffner, den ich bei meinem letzten Einkauf für 2,49 im Supermarkt erworben hatte. Lasse hatte unseren eigentlichen Öffner, der den Korken wie eine Bohrstation aus dem Flaschenhals barg, bei einem Freund gegen ein Maschinengewehr aus Plastik eingetauscht. War es eigentlich vernünftig, Kinder zu lieben? Sie nicht zu lieben, schien mir in solchen Momenten nur allzu einleuchtend. Meine Hand rutschte immer wieder ab, während ich die 249-Spirale in den Korken zu drehen versuchte. »Du interessierst dich nicht für Politik«, warf Hedda mir nun vor, »nicht für die Gesellschaft, nicht für Kunst, nur für dich und deine Lust.« »Ich interessiere mich für Gramsci.« »Sag ich doch, für dich.« Vorwürfe standen Hedda nicht besonders. Dabei hatte sie eigentlich ein hübsches Gesicht. Und wenn sie lachte, wenn sie an nichts dachte, strahlte es vor Leichtigkeit. »Du musst es ja wissen, du kennst dich ja hervorragend mit der Lust aus, so gewissenhaft, wie du sie vermeidest.« Ich klemmte die Flasche zwischen meine Schuhe, zog und zerrte und wusste, dass ich dabei wie Rumpelstilzchen aussah. Aber was machte es? Hedda blickte ohnehin nicht zu mir. »Und wo warst du überhaupt die ganze Zeit?« fragte ich. »Du hast dich verkrochen. Du warst nicht mehr da für mich. Was hätte ich denn tun sollen? Ich brauche nun mal Nähe, und von dir bekomme ich sie nicht.« »Ich habe mich um unseren Sohn gekümmert«, sagte sie und hackte mit dem Messer ins Schneidebrett. »Jetzt die Zwiebeln«, dachte ich. »Hedda, nimm bitte die Zwiebeln. Führ mir vor, wie du weinst.« »Gekümmert? Das nennst du kümmern?« entgegnete ich. »Er kann ja kaum noch klar denken, so wie du ihn umtüdelt hast.« Hedda sagte nichts. Natürlich hatte sie nicht die Zwiebeln genommen. Sie tat mir ja keinen Gefallen mehr, hatte mir im Grunde nie einen getan. Sie viertelte eine Paprika, kratzte die Kerne heraus, was überhaupt bereitete sie dazu? Hatte einer von uns beiden noch Hunger? Lasse jedenfalls mochte kein Gemüse, Kinder mochten nie Gemüse, das wusste nun wirklich jeder. Irgendjemand musste ja auf ihn Acht geben, sagte sie. Ihre Stimme war ruhig. Hedda wusste, wie das Spiel funktionierte, sie beherrschte die hohe Kunst des Streits. Dafür war ich nicht mit ihr zusammen gewesen, aber auch dafür. Ihr gelang ein perfekter Augenaufschlag, noch während sie verletzte. Gerade dann. »Wenn ich mich nicht um ihn gekümmert hätte, wer denn dann? Du hast dich ja lieber um dich selbst gedreht, um deine verdammten Bedürfnisse. Ein Kleinkind, Toni, überlebt nicht allein.« »Vielleicht war es keine gute Idee, ein Kind zu bekommen«, entgegnete ich und spürte, wie der Korken im Flaschenhals endlich nachgab. »Keine gute Idee? Hier geht es nicht um einen Zeitungsartikel, Toni. Du redest von einem Kind. Du redest von deinem Sohn. Das ist ein Mensch, verdammt nochmal.« Der Korken brach, meine Hand rutschte ab. »Was für einen Wein hast du da eigentlich gekauft, Hedda? Für 6 Euro aus dem Supermarkt? Was soll diese alberne Sparsamkeit?« Hedda ließ das herausgeschnittene Paprikagehäuse in den Mülleimer fallen. »Deine Bedürfnisse, Toni, immer deine Bedürfnisse. Könntest du bitte Musik einschalten?« »Du willst jetzt keine Musik«, entgegnete ich. »Doch, ich will Musik. Dein Gerede ertrage ich noch weniger als dein Schweigen.« Die Spitze saß nicht und das merkte sie. Ich pulte am Korkenrest, der noch im Flaschenhals steckte. Hedda erwartete von mir, was ihr nur ein Toter geben konnte. Wir übrigen lebten nun einmal mit Bedürfnissen. Das Leben bestand nicht aus richtig und falsch, sondern aus Dur und Moll. Wollte sie etwa mit jemandem zusammenleben, der sich in den Hobbykeller zurückzog, weil er im Wohnzimmer nichts mehr zu sagen wusste und im Schlafzimmer nichts mehr zu geben? Und jeder sehe es dir an, Hedda, diese düstere Enthaltsamkeit. Mit mir ist es nie düster um dich gewesen. Es war zu laut, es war anstrengend, ja, meinetwegen, aber düster war es nicht. »Könntest du jetzt bitte Musik einschalten, Anton?« Ich stellte den verkorkten Wein auf den Küchentresen und ging hinüber ins Wohnzimmer. Auf der Treppe hörte ich Lasse, seine leichten, von Rutschnoppen abgefederten Schritte. Vielleicht hatte er Hunger, vielleicht war ihm langweilig, vielleicht hatte er diese Ehe ruiniert. Heute würde ich ihm nur vorwerfen, dass er die Bohrstation gegen ein Maschinengewehr eingetauscht hatte. Das war fürs Erste genug. Kapitel 4 Sanatorium Silberwald. Ein Birkenwald, einige Kilometer von Moskau, ein Mann im weißen Kittel, der mit gravitätischem Ernst über die Parkwege der Anlage schreitet. Vor den Hecken leuchten Patienten in hellen Kleidern. Sie sind gerade zu einem Spaziergang im Freien aufgebrochen. In 2 Stunden werden sie von einem Gong zum Mittagessen gerufen und im Anschluss von Pflegerinnen, die mit ihren breiten Gesäßen durch die Gänge wippen, in Gewahrsam genommen. Es ist der Sommer des Jahres 1922 und Hochwürden Oberarzt prüft im Inneren des Gebäudes seine Patienten auf Herz und Niere und vor allem auf die Seele. Der Begleittross, bestehend aus Unterärzten, Pflegerinnen und Zaungästen, nickt synchron und trippelt hinter Hochwürden her. Der Flur ist lang, endlos lang, noch viel länger, als man anfangs gedacht hat, und alle paar Meter wartet eine neue Sensation. In Silberwald gibt es Katatoniker und Hospitalisten, es gibt Nervöse und Rheumatiker, Traurige und jene, die einfach nur fliehen wollten, vor der Revolution und was nach ihr kam. Ein Mann erdrückend russisch-orthodoxer Prägung ist hier untergebracht, der vom Aufstehen bis zum Schlafengehen mit dem Kopf nickt und auch im Bett noch tock, tock, tock gegen die Wand. Eine Frau, die von ihrer Kindheit in Nowosibirsk spricht, dabei, so berichten die Akten, hat sie das Moskauer Umland nie in ihrem Leben verlassen. Es gibt Zimmer, die so karg geblieben sind, wie sie bezogen wurden, ein Feldbett an die Wand gerückt, eine schubbernde Decke darüber gebreitet und in einer Ecke gekauert der Patient, als wünsche er nur, von Hochwürden und dem Rest der Welt übersehen zu werden. Es gibt Zimmer, die mit Blumenschmuck so hoch dekoriert sind, ein Kübel Narzissen hier, ein Gebinde aus Buchs und Vogelbeeren dort, Bouquet über Bouquet um das Bett herum, ein Kranz am Fenster, dass man meinen könnte, bereits auf der Beerdigung zu stehen. Und dann ist da dieser kleine Wilde aus Sardinien, der seit einigen Tagen in dem linken Trakt wohnt und die Mitpatienten mit seinen Anfällen ängstigt. Krampfartig beginnt er zu zittern und hat Koliken, in denen er faucht wie eine gereizte Raubkatze. Genosse Patient heißt Antonio Gramsci und es spricht sie herum, die Kommentaren habe diesen seltsamen Sarden geschickt. Man mutmaßt bei Tisch und in den nachmittäglichen Mußestunden, wo er die Revolution geführt haben mag. Odessa, Tiflis? In Italien ist doch, soweit man unterrichtet ist, die Revolution bislang noch ausgeblieben. In Moskau haben sie jedenfalls noch nicht von ihm gehört. Aber Moskau, reden wir nicht davon. Hat nicht diese Stadt sie alle hierher gebracht? Die Spuren der Revolution sind noch in den Straßen zu finden. Sie sind in den Blicken der Menschen zu sehen, die erst hochmütig scheinen und sich dann unvermittelt zu Boden senken. Einige Moskauer haben zu stottern begonnen und andere sprechen ununterbrochen laut, als müssten sie gegen Geschützlärm anschreien. Menschenmassen, die verwirrt und trotzig ins Leere starren, Straßenzüge, in denen die Passanten wie Verfolgte mit eingezogenen Schultern vorbeihuschen. Diesmal wird die Gesellschaft nicht in ihre alten Gewohnheiten zurückkippen. Sie bleibt auf den Kopf gestellt und wer das nicht glaubt, den hängen die Revolutionäre an den Füßen auf. Der Krieg und der Umsturz hat allen zu lange an den Nerven gezerrt. Die Stadt leidet an Ticks. Eine junge Frau, zart in der Erscheinung, störrisch in ihrer Erschöpfung, ist eine der vortrefflichsten Trägerinnen dieses Leids hier in Silberwald. Eugenia Schucht mit Namen, Tochter eines Antizaristen, die bereits in ihrer Kindheit Worte wie Deportation und Exil zu verstehen lernte, in 4 Ländern und 3 Sprachen aufwuchs und im Bürgerkrieg für die Revolution gekämpft hat, liegt im Bett und kann nicht mehr laufen. Bei ihrem Eintritt in die KP soll Lenin persönlich für ihre Integrität gebürgt haben und jetzt fühlt sich niemand für ihre Beine verantwortlich, nicht einmal sie selbst. Kein Wunder, dass sie nicht mehr laufen kann, sagt Hochwürden. Genug gelaufen, jetzt streikt sie. Bei ihren ersten Gehversuchen hält Eugenia sich nah am Zaun. Dem Holz, unter dem weißen Lack längst morsch, vertraut sie nicht, aber wem oder was vertraut sie schon? Sie ist stur in ihrer Einschätzung und außer Wladimir Ilitsch Lenin hält da kaum etwas stand. Vielleicht noch ihr Vater, aber das wäre noch genauer zu prüfen. In ihrer Familie vertraut sie darauf, zu bestimmen und zu lenken und zu regieren. Sie regiert dieses kleine Viergespann aus Schwestern, von denen eine, Tanja, nun in Rom verloren gegangen ist. Schade ist es Eugenia nicht um sie, ein München weniger stillzuhalten. Apropos Rom, hat sie da nicht gerade ein paar italienische Worte aufgeschnappt? Sie nestelt an ihrem schlichten Baumwolljäckchen und sieht sich um. Da steht der seltsame Sarde und spricht mit einem Mann, dessen Gesicht von einer Schiebermütze im Schatten gehalten wird. Weg mit der Mütze, weg mit dem Mann, sie will sich diesen Sarden genauer und am besten alleine ansehen. Sie hat schon ein wenig über ihn gehört. Man hat ihr, genau genommen, einige hübsche Anekdoten über ihn zugetragen. Eugenie tritt ein paar Schritte näher und grüßt über den Zaun hinweg. Come bello il tempo oggi, bemerkt sie und der Italiener lächelt, So viel und so gut und von allen Seiten her wird seine Landessprache in der Moskauer Peripherie gesprochen. Ach, Italien, so weit weg ist es doch gar nicht. Man fällt in ein lockeres Gespräch über die verordnete Diät und die Bequemlichkeit der Betten. Die Schirmmütze wird dabei von Eugenia gewissenhaft ignoriert. Der Sade zeigt sich mild wie eine Meerkatze. Die Diät scheint bereits zu wirken. Wie es zugeht in Silberwald? Streng gemächlich. Was man hier für gewöhnlich tut? Warten. Und worauf? Dass es mit dem Warten weitergeht. Die Schirmmütze verschwindet mit kurzem Gruß. Endlich kann Eugenia ein wenig tiefer bohren. Ihre Hände rutschen am Zaun entlang. Mit ihren unsicheren Schritten führt sie Gramsci ein wenig fort vom Sanatoriumsbau, in dem es an allen Ecken und Enden Ohren gibt. Aus Turin kommt er, so. Die kommunistische Zeitschrift Ordine Novo hat er dort geleitet. Na, das ist doch was. Und in der Rätebewegung eine Rolle gespielt. Bei der Gründung der KP war er im letzten Jahr auch dabei. Hochachtung. In Italien hat er also Erfolge gefeiert und die Großen in Moskau sind mit seinen Meinungen, die er im Ordine veröffentlicht, zufrieden, allerhand. Gramsci ist 31 Jahre alt in diesem Sommer 1922. Hier in Moskau ist er als italienischer Repräsentant im Exekutivkomitee der Komintern vertreten. Er hat Anfang Juni an der zweiten Konferenz teilgenommen. Wieder einmal hat er bis zur vollständigen Erschöpfung gearbeitet. Eugenia wiegt mitleidsvoll den Kopf. Und es ist klar, dass er so geschwächt in der Komintern nicht sitzen kann. Nein, das sollten sie nicht, findet auch Eugenia. Und sie denkt an Lenin, der im Mai seinen ersten Schlaganfall erlitten hat. Er wird erst im Herbst wieder die Amtsgeschäfte übernehmen. Und Lenin war ein ausgewachsener Mann. Sie mustert Gramsci, diesen kleinen, verbogenen Haufen mit dem milden, durchaus hübschen, durchaus ruhigen Gesicht, das genau jetzt von einem Zucken erschüttert wird. Allerhand. Das war für einen Moment ein ganz anderer, der da vor ihr stand. Seinen Körper aber nie beherrscht, gesteht Gramsci, aber nun verliere er gänzlich die Kontrolle über ihn, sei ihm zu einem Grad ausgeliefert, der seine politische Arbeit behindere. Wie kommt es, dass er, so kurz er dieses magere Persönchen vor ihm erst kennt, sich ihr gegenüber schon öffnet, was nicht seine Art, was nicht einmal sein Können ist für gewöhnlich? Eugenia hört ihm zu. Aufmerksam protokolliert sie in ihrem Inneren alles, während er von einem kalten Studentenzimmer erzählt, in dem er Jahre verbracht hat, von einem abgetragenen Anzug, wegen dem er sich nicht mehr auf die Straße wagte. Seit der Gründung der KPI und der Trennung von den Sozialisten arbeitet er mehr denn je, rackere wie ein Besessener für die Partei, erfährt sie von ihm und in ihr tickert es und rattert es und ein endloses Band an Informationen wickelt sich in diesem mondblassen Kopf auf, vermerkt, dass er ausgebrannt ist und niedergeschlagen und ach, er war noch nie in seinem Leben verliebt? Nora Bossong liest aus ihrem Roman 36,9 Grad. Sie hören die Radionacht im Deutschlandfunk. Ja, und als ich klein war, da war meine Lieblingslektüre eine Weile lang Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Und da gab es die Geschichte des Scheinriesen. Und die gibt es jetzt so ähnlich auch von Dirk Lorenzen in der Sternzeit. Sternzeit. 29. Juli. Pluto-Vollmond und lunare Täuschung. Der schon fast volle Mond steht heute nur wenig links oberhalb von Pluto, dem eisigen Zwergplaneten, an dem die NASA-Sonde New Horizons vor 2 Wochen vorbeigeflogen ist. Wir überschätzen oft die Größe des hellen Mondes. Auf Gemälden ist er meist riesig groß dargestellt. Diese künstlerische Freiheit ist zulässig. Tatsächlich aber passt der Vollmond bei ausgestrecktem Arm fast 4-mal hinter den Daumen. Insbesondere knapp über dem Horizont wirkt der Mond besonders groß. Höher am Himmel erscheint er deutlich kleiner. Diese Illusion ist als Mondtäuschung bekannt. Vermutlich liegt es daran, dass der Mond am Horizont durch die scheinbare Nähe zu bekannten Objekten wie Bäumen größer wirkt als ohne Bezugspunkt hoch am Firmament. Aber die genauen Ursachen dieses Phänomens sind, trotz vieler anderslautender Berichte, noch immer unklar. Oft heißt es, der Mond sei nahe am Horizont und hoch am Himmel gleich groß. Das ist völliger Unsinn, denn tatsächlich ist uns der Mond hoch am Himmel näher als tief über dem Horizont. Er ist also hoch am Firmament sogar größer als unmittelbar nach dem Aufgehen. Aufgrund der Erddrehung kommen wir ihm immer näher, je höher er am Himmel aufsteigt. Morgen Abend scheint der fast volle Mond riesig groß über dem Südosthorizont zu stehen. Tatsächlich aber ist er uns gegen 1.30 Uhr nachts mehr als 2000 Kilometer näher. Danach drehen wir uns langsam wieder vom Mond weg und er wird minimal kleiner.